Der Alltag im Hörspiel. Eine 4 Jahre alte Erzählung für den Funk bearbeitet als aktuelles Thema. Eine politische Sache waren Hörspiele nicht.